Die Affäre Leopold Löb ist der Titel des Krimis von Rolf Schneider, den Sie am nächsten Sonntag, also am 1. Mai, hören können. Der Autor erzählt eine Geschichte nach einem authentischen Fall, der sich 1924 in Chicago ereignet hat und noch Jahre später die Vereinigten Staaten schockierte. Die Affäre Leopold Löb, Krimi von Rolf Schneider, am nächsten Sonntag, 15:05 Uhr.